Okay, mein Thema ist die Frage, was haben Lastenräder mit Commons zu tun oder sind sie ein Commons? Was ist überhaupt Commons? Also ein bisschen eine allgemeinere Perspektive auf das zu tun, was wir hier nämlich eigentlich tun. Und ich mache das mal so und frage mal, wer kennt denn den? Oh Gott, genau das ist er. Der ist nicht immer sehr beliebt. Woran liegt das? Naja, der hat ein spezielles Verhältnis zu Software. Wer kennt denn den? Einer? Schon mal gesehen? Okay, der heißt Tim Berners-Lee. Was hat der gemacht? Der hat HTML erfunden, beziehungsweise das Protokoll HTTP. Das ist etwas, was die Menschheit benutzt, um im Internet zu kommunizieren. Und diese Erfindung ist von ihm. Niemand weiß es. Fast niemand. Wer ist das? Den kann man eigentlich nicht kennen, obwohl der auch sehr wichtig ist. Das ist Garrett Hardin. Ich komme gleich noch darauf zu sprechen, was seine Rolle ist in Bezug auf Commons. Wer ist denn das? Eleanor Ostrom, super. Ich komme auch gleich dazu noch mal kurz. Jetzt, was haben die so gesagt und warum habe ich die jetzt so rausgeholt? Bill Gates, Zitat von ihm: Wenn du arm geboren wirst, ist das nicht dein Fehler. Wenn du aber arm stirbst, dann ist es dein Fehler. Was ist arm? Ja, was ist arm? Dahinter steckt ein spezifischer Reichtumsbegriff. Wie kann der bei Bill Gates nur sein? Geld, Geld und noch mehr Geld. Da kommen wir schon auf ein interessantes Thema. Es gibt unterschiedliche Formen von Reichtum. Und Commons haben eine Vorstellung von einem anderen Reichtumsbegriff als dem bloß abstrakten Reichtum in Form von Geld. Das, was wir hier machen, ist nämlich, wir schaffen Reichtum, aber eine andere Art von Reichtum, als das üblicherweise gedacht wird. Und was hat Tim Berners-Lee gemacht? Er hat bei den Olympischen Spielen in London diesen Tweet abgesetzt und hat gesagt: This is for everyone. Also meine Erfindung sozusagen, die hat er sich nicht patentieren lassen oder nicht irgendwie ein Copyright beansprucht, sondern hat gesagt: Mein Protokoll und dieses HTML, was inzwischen alle benutzen, das ist auch für alle da. Im Unterschied zu Bill Gates, der nämlich gesagt hat, auch er kommt ja aus einer Bastler-Software-Hacker-Szenerie in den USA, und seine bekannt gewordenen ersten Äußerungen in der Öffentlichkeit waren: Welche Idioten haben mir meinen Code geklaut und haben einfach ihn weitergegeben? Das ist doch meins. Also Eigentumsrecht auf Software beansprucht, um es zu privatisieren. Naja, und was draus geworden ist, sieht man heute. Microsoft ist ein milliardenschwerer Konzern. Er ist ja jetzt nicht mehr dabei, aber das verselbstständigt sich ja dann. Okay, jetzt zu den beiden, Garrett Hardin und Eleanor Ostrom. Garrett Hardin hat gesagt: Die Freiheit in den Commons bringt allen den Ruin. Und Eleanor Ostrom hat gesagt: Nö, Commons funktionieren überall. Garrett Hardin war sehr wichtig für den Diskurs, vor allen Dingen in den Wirtschaftswissenschaften. Der hat nämlich folgendes Bild gesagt: Wenn wir eine Weide haben und alle Bauern, die dann ihr Vieh drauf treiben, die streben danach, den individuellen Nutzen zu maximieren. Was passiert? Alle gucken nur auf ihren Nutzen, treiben da möglichst viel Vieh drauf und die Weide geht kaputt. Deswegen, am Ende bringt diese Freiheit den Ruin. Commons müssen kaputt gehen. Das ist in die Geschichte eingegangen als The Tragedy of the Commons. Commons müssen kaputt gehen. Und Eleanor Ostrom hat geguckt: Ist das denn der Fall? Ja, tatsächlich sind historisch sehr viele Commons kaputt gemacht worden, zerstört worden. Das war ein historischer Prozess der Durchsetzung des Kapitalismus. Weil vor dem Kapitalismus, eher noch unter feudalen Bedingungen, existierten sehr, sehr viele Commons, die meistens gewohnheitsrechtlich organisiert waren. Also sowas wie die Erlaubnis für die Bauern, Holz aus dem Wald zu holen, die Weiden zu nutzen, etc. Das war die Subsistenzgrundlage von Bauern. Für den Kapitalismus braucht man aber freie und abhängige Menschen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Das heißt, the enclosure of the commons war ein historischer Prozess der Zerstörung von Subsistenzmitteln von Menschen. Aber es ging nicht allen Commons so, sondern es haben auch einige überlebt. Und Eleanor Ostrom hat nun danach geforscht und sich gefragt: Warum haben die überlebt und was waren ihre Erfolgsfaktoren? Und warum sind sie auch kaputt gegangen? Also es gibt jahrhundertealte Commons, Nutzung von Gemeingütern. Und dafür hat sie den Nobelpreis bekommen, 2009 in Wirtschaftswissenschaften. The Tragedy of the Commons. Also, wenn viele ihre Tiere auf die Weide treiben, dann geht die Weide kaputt. Was steckt dahinter? Das sind ungeregelte soziale Systeme, wo nicht abgesprochen wird, wo die Vorstellung dahinter steckt, der Begriff, den bekommen wir noch, des Homo economicus. Das nutzenmaximierende Individuum, was nicht nach rechts und nach links guckt. Und Garrett Hardin ist von diesem Homo economicus sozusagen ausgegangen und kam gar nicht auf die Idee, dass die Bäuerinnen und Bauern ja die Möglichkeit haben, sich abzusprechen und eine gemeinsam genutzte Weide zum Beispiel so zu nutzen, dass sie eben nicht kaputt geht. Also eine Regelung untereinander in der Community zu finden, eine Ressource so zu verwenden, zu erzeugen, zu pflegen, dass sie erhalten bleibt und für alle langfristig nutzbar wird. Und genau das hat dann Elinor Ostrom in den empirischen Studien über vor allen Dingen traditionelle Ressourcen, Commons, herausgefunden, dass das möglich ist und hat dafür dann den Nobelpreis bekommen. Ja, Homo economicus ist genau dieses Bild, von dem immer noch auch die Wirtschaftswissenschaften bei uns ausgeht. Das ist sozusagen die theoretische Kernannahme. Jeder Mensch hat Scheuklappen und guckt nur auf den individuellen, die individuelle Maximierung des eigenen Nutzens. Das ist aber nicht so, sondern inzwischen wissen wir, dass die Commons genau die Potenzen von Menschen entfalten. Die Potenz des Menschen ist nämlich, dass er ja sowieso ein Gemeinschaftswesen ist, permanent in sozialen Strukturen drinsteckt, die Verbindungen hat. Die Frage ist nur, wie gestaltet er sie? Gestaltet er sie so, dass sie bedeuten, ich muss die anderen ausschließen, um meinen eigenen Nutzen zu maximieren, oder kann ich mit den anderen so zusammenarbeiten, dass wir gemeinsam was davon haben? Also ist die Beziehung positiv reziprok, wechselseitig positiv gestaltet, oder ist sie negativ reziprok? Diese beiden Wörter werden wir gleich auch noch kriegen. Und der Peter Linebaugh, ein Historiker aus den USA, der hat gesagt, von Garrett Hardin gibt es vor allen Dingen den Fehler auch, dass er Commons mit der Ressource selber verwechselt hat. Der hat also gesagt, die Weide ist das Commons. Er sagte dann, there is no commons without commoning. Commoning ist der soziale Prozess bei der Nutzung, Erhaltung, Pflege, Herstellung von Ressourcen. Und viel wichtiger als die Ressource selber ist das Commoning, also der soziale Prozess. Deswegen, es gibt kein Commons ohne den sozialen Prozess drumherum. Worüber Hardin eigentlich gesprochen hat, ist das Niemandsland. Und Niemandsland ist tatsächlich ein Problem. Wenn es niemanden gibt, der sich um eine Ressource kümmert, dann besteht tatsächlich die Gefahr, dass sie kaputt geht. Beispiel, gibt auch heute noch Niemandsländer, die Tiefsee oder die Arktis oder der Mond. Dort werden einfach, gilt das Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Heißt, alle rennen los und maximieren ihren Nutzen, um ihren Profit zu sichern letztlich. Okay, jetzt, was sind Commons? Commons, Dreieck. Drei Aspekte sind wichtig. Es gibt immer irgendwelche Ressourcen. Das können Naturgüter sein, müssen es aber nicht. Können auch Lastenräder sein. Commoning, der soziale Prozess. Was ist dort das Entscheidende? Eine Gemeinschaft entscheidet selbst, wie wollen wir diese Ressource nutzen, verwalten, pflegen und so weiter. Sie geben sich selbst Regeln. Sie akzeptieren nicht einfach vorgegebene Strukturen, vorgegebene Regeln, das musst du so und so machen, sondern sie sagen, für uns ist es aber gut, es so zu machen. Und auch das haben wir, glaube ich, so ein bisschen bei der Vorstellung gesehen. Es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie man mit Lastenrädern umgehen kann und was man machen kann. Und das ist auch total wichtig. Es muss sozusagen auf die Bedürfnisse und lokalen Bedingungen angepasst sein. Und wir müssen die Möglichkeit haben, genau diese Anpassung vorzunehmen. Das ist bei Commons ganz wichtig. Deswegen gibt es auch nicht so eine generelle Schiene oder Kamm, über den man alles scheren kann, sondern es ist spezifisch. Und bei den Commons kommt irgendwas raus. Produkte. Diese Produkte können ganz unterschiedlicher Art sein. Ein Produkt kann sein, etwas zu erhalten, kann aber auch sein, etwas zu schaffen, kann aber auch sein, zum Beispiel eine Nutzung zur Verfügung zu stellen, wie eben Transport mit Lastenrädern. Kriterien. Drei Kriterien möchte ich nennen, die hervorheben. Selbstorganisation statt Fremdbestimmung. Das ergibt sich schon aus dem Prinzip des Commoning. Wir organisieren unsere Sachen selbst. Wir nehmen die selbst in die Hand. Wir warten nicht, dass die anderen für uns machen. Wir sagen nicht, Staat, mach mal für uns. Oder wir sagen nicht, Markt, lass uns mal nur kaufen und ihr bietet alles. Sondern wir machen es selbst und lassen uns nicht fremdbestimmen. Teilen von Besitz statt Eigentum. Besitz statt Eigentum. Das ist ein ganz wichtiger begrifflicher Unterschied. Eigentum ist die rechtliche Beziehung zwischen Menschen in Bezug auf eine Sache. Eigentum sagt nämlich, ich kann die anderen von dem Zugriff auf die Sache ausschließen und habe die exklusive Verfügung über diese Sache. Also Eigentum ist eine soziale Beziehung zwischen Menschen in Bezug auf Güter. Die erlaubt mir, andere auszuschließen. Ich muss aber mit diesen Gütern, von denen ich die anderen ausschließe, gar nichts zu tun haben. Ich muss die noch nicht mal gesehen haben, geschweige denn angefasst oder genutzt haben. Sondern es ist eine reine Rechtsform. Warum hebe ich das so hervor? Weil Besitz genau das praktische Verhältnis in Bezug auf Güter ist. Das heißt, Besitz ist immer etwas, was ich tue. Wenn ich mich auf den Stuhl setze, dann besitze ich ihn. Er kann aber auch jemandem anderen eigentumsmäßig rechtlich gehören. Noch ein Beispiel, um das deutlich zu machen. Ich habe eine Wohnung als Eigentümer, in der ich nie gewesen sein muss, vermiete die an einen Besitzer oder eine Besitzerin, die da drin wohnt und dann dafür zum Beispiel Miete zahlt. Ich kann absolut über dieses, eingeschränkt durch Gesetze natürlich, Eigentum verfügen, aber ich besitze sie nicht. Und dieser Unterschied ist wichtig für unsere Praxis. Früher war eine zentrale Frage, wem gehört das eigentumsrechtlich? Erst wenn wir die Eigentumsfrage, es gab diese sogenannte Eigentumsfrage, erst wenn wir das Eigentum gelöst haben, dann können wir erst was machen. Heute wissen wir aber, Eigentum ist zwar eine Grundlage, aber auf der Basis zum Beispiel von Privateigentum oder Gemeinschaftseigentum können wir unterschiedliche Regeln, selbstorganisiert, finden, um eine gemeinschaftliche Nutzung zu machen. Das heißt, privates Eigentum und gemeinschaftlicher Besitz muss kein Widerspruch sein, kann. Es kommt immer darauf an, welche Regeln man findet. Deswegen können auch Lastenräder, ich weiß nicht, ob wir diese Frage noch diskutieren, in unterschiedlichen Händen sein, eigentumsrechtlich. Und trotzdem können wir sie gemeinschaftlich nutzen. Beitragen statt tauschen. Das greift ganz zentral die Geldlogik an. Unsere Gesellschaft ist durch Tausch strukturiert im Kern, und zwar ein bedingungsvoller Tausch, der da nach dem Prinzip funktioniert. Du kriegst nur, wenn du mir gibst. Diese Kopplung von Geben und Nehmen wird tendenziell in Commons-Projekten aufgelöst durch das Prinzip, du gibst, was du kannst, und wir teilen, was wir haben. Wir müssen am Schluss sehen, dass es aufgeht. Das heißt, Geben und Nehmen braucht eine Balance. Aber die ist nicht mehr individuell gekoppelt. Sozusagen so eine Art Erpressung. Nee, du kriegst erst, wenn du mir jetzt hier gibst. Sondern wir schauen, dass wir alle gemeinschaftlich geben. Spendenprinzip zum Beispiel ist ein Beispiel, aber es gibt andere. Und dann muss es irgendwie finanziert werden, solange wir noch Geld haben. Aber dann teilen wir das, was wir haben. Zum Beispiel über die Nutzung. Also beitragen statt tauschen. Neue Commons werden auch Peer Commons genannt. Peer-to-Peer, wir machen das direkt in der Kooperation zwischen Menschen, gibt es ganz viele. Ich will die jetzt nicht alle aufzählen. Für uns ist wichtig, freie Lastenräder, die gehören mit dazu und die sind gerade am Entstehen, aber es gibt in fast allen Bereichen, die man sich vorstellen kann, gibt es Projekte, die commonsartig funktionieren. Meine Botschaft heute ist sozusagen, freie Lastenräder ist keine Spezialfrage, sondern wir tun genau das Gleiche, was unglaublich viele Menschen an anderen Orten mit anderen Themen, mit anderen Gegenständen, mit anderen Ressourcen auch tun. Wir sind also nicht so isoliert und wir sind auch nicht so wenige, sondern es gibt eigentlich eine ganze Menge Gruppen, Initiativen, und langfristig sehe ich so einen Prozess der Vernetzung, und das merken wir auch schon, wenn wir eben angesprochen werden, ja, ihr habt meinetwegen so eine Plattform zum Verleihen oder so, könnt ihr da nicht auch andere Sachen drüber verleihen. Wenn wir was zum Commons Booking noch hören, da steckt nämlich, glaube ich, auch dieser allgemeine Gedanke mit drin. So, jetzt checke ich mal die freien Lastenräder und Anhänger. Selbstorganisation statt Fremdbestimmung. Stimmt das für uns? Ich würde sagen, ja, tendenziell ja. Bei Fremdbestimmung fallen mir so zwei Aspekte ein, wo Fremdes reinspielen kann. Das eine ist die Geldlogik. Wir müssen irgendwie sehen, dass wir natürlich auch die laufenden Kosten zustande kriegen. Wir haben das gehört, das kann ein Problem sein. Und dann kann die Frage auftreten, ordnen wir uns sozusagen den finanziellen Zwängen so unter, dass wir anfangen, unsere eigene Organisation daran auszurichten. Also wenn wir anfangen, unsere interne, selbstgewählte Selbstorganisation an externen Kriterien zu orientieren, wenn wir das merken, dann ist irgendwas schief. Zweite wäre der Staat, also die rechtlichen Rahmenbedingungen, die müssen wir natürlich erstmal regeln, aber uns denen völlig zu unterwerfen, wäre auch ein Problem für die Selbstorganisation, für das eines der zentralen Prinzipien des Commoning. Also würde ich mal sagen, ja. Teilen von Besitz statt Eigentum, würde ich sagen, ist ziemlich klar erfüllt. Wir teilen das, was wir haben, wir teilen es mit allen, die Buchungsplattformen dienen dazu, das zu teilen, und die Eigentumsfrage, wem gehört das letztlich wirklich, ist nicht so entscheidend. Beitragen statt tauschen, auch das ist gegeben, wir vermieten die Dinger nicht. Wir sagen nicht, eine Stunde kostet 5 Euro. Trotzdem müssen wir irgendwie gucken, dass wir die Finanzierungsfrage geregelt kriegen über Beiträge. Und da können wir vielleicht auch noch gucken, welche Beitragsvarianten gibt es denn, um die Finanzen auf die Reihe zu kriegen. Gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, um damit umzugehen. So, jetzt aufmachen der Perspektive, Commons als neues Paradigma. Das alte Paradigma ist das Warenparadigma. Eine Ware ist ein Gut, was in getrennter Privatproduktion hergestellt wird, und weil die Produktion getrennt stattfindet, muss es einen Markt geben, auf dem die unterschiedlichen Bedürfnisse zusammenkommen. Die einen brauchen was und die anderen haben was, die produzieren was dafür, aber die wissen eigentlich vorher nicht voneinander. Bei den Commons ist es ein bisschen anders, und ich gehe gleich so die Kriterien der Logiken durch und möchte jetzt gerne Warenlogik, also unsere bekannte Logik, und die Commons-Logik vergleichen. Einmal bei der Warenlogik ganz klar der Homo economicus als Menschenbild. Auf der Seite der Commons würde ich mal behaupten, ist es eher so der ganze Mensch, so wie er ist, der wird so genommen, wie er ist. Bei der Ware schon angesprochen, sowas wie eine negative Beziehung zwischen den Menschen. Ich muss die anderen immer erstmal als andere außerhalb, die vielleicht andere Interessen vertreten, behandeln, als Konkurrenten möglicherweise. Während auf der Seite der Commons geht es ganz klar immer darum zu gucken, wie kann ich die anderen möglichst einbeziehen? Weil nur wenn ich möglichst viele einbeziehe, nur wenn ich die Bedingungen so gestalte, dass Leute Spaß haben mitzumachen, dann werden die Projekte erfolgreich. Strukturelle Vereinzelung, durch diese Gegensätzlichkeit werden wir voneinander getrennt. Strukturelle Gemeinschaftlichkeit auf Seiten der Commons. Auf der Seite der Ware geht es immer um Bedarfe. Bedarfe ist ein ökonomischer Begriff für geldbewährte Bedürfnisse. Wenn du kein Geld hast, dann zählst du nichts. Auf der Seite der Commons geht es um Bedürfnisse. Auf der Seite der Ware geht es um abstrakte Gleichheit. Also so etwas wie vor dem Warenmarkt sind alle gleich, sofern sie Geld haben. Da interessiert die individuelle Besonderheit nicht. Und auf der Seite der Commons geht es darum, wer bist du? Was möchtest du? Wie sind deine Bedürfnisse? Was kannst du tun? Was willst du tun? Und so weiter. Da geht es immer um die Konkretheit und nicht einfach nur, hast du Geld. Formale Gerechtigkeit und empfundene Fairness, das ist auch so eine Sache. Der Markt ist völlig gerecht. Der tauscht im Durchschnitt Wert gegen Wert. Aber erstens brauchst du Geld, um dich daran zu beteiligen. Und zweitens sind diese Kriterien formal, weil sie nicht darauf gucken, wie deine Ausgangsvoraussetzungen sind, wie deine soziale Lage ist, ob das letztlich fair ist. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir haben hier 10 Stück von etwas, jetzt wäre es formal gerecht, das durch 10 zu teilen bei 10 Personen. In Commons wird aber so nicht gedacht, sondern da wird geguckt eher tendenziell, okay, wir haben 10 Personen und 10 Stück, aber vielleicht gibt es ja darunter welche, die mehr brauchen, weil sie zum Beispiel Kinder haben oder weil sie einen Unterstützungsbedarf haben, der größer ist als bei anderen, und jemand sagt, ich brauche nichts von den 10, kannst du auch jemandem anders geben. Das heißt, da wird eher geguckt, stellt sich so etwas ein, wie dass alle damit gut leben können, dass sowas wie Fairness auch sich emotional niederschlägt und empfunden werden kann. Ja, das ist in Ordnung so. Es ist eben nicht abstrakt gleich. Konkurrenzlogik, Kooperationslogik, Exklusionslogik, Inklusionslogik, Externalisierung, Internalisierung, Zeiteinsparung, bei der Ware geht es immer darum, Zeit zu sparen, um die Produkte billiger zu machen. Während auf Seiten der Commons sind die Projekte ja selber etwas, was uns Spaß macht. Also da ist die Zeitverausgabung, die Qualität des Lebens für sich. Die beiden haben natürlich keine scharfe Trennung, sind miteinander verwoben, wirken ineinander rein. Das ist natürlich klar. Also, wir haben es mit einem widersprüchlichen Verhältnis zu tun. Jetzt will ich nochmal kurz auf diese Beziehung von Commons und Markt gucken. Also den Staat lasse ich mal ein bisschen außen vor. Die Commons haben ja ein, sage ich mal, äquidistantes Verhältnis zu Markt und Staat. Es gibt ja so Alternativvorstellungen, die sagen, ja, Markt löst viele Probleme nicht, also setzen wir auf den Staat, darüber wollen wir dann alles regeln. Die Commons sind da eher skeptisch. Auch von Elena Ostrom, die hat im Untertitel im Buch hat sie genannt, jenseits von Markt und Staat. Also eine dritte Logik, die wir etablieren können. Aber wie ist das Verhältnis jetzt von Commons und Markt? Commons gibt es überall, gibt es auch in Unternehmen. Ich kenne Beispiele, die sind wirklich faszinierend, wie Commons-Prinzipien, also dieses Commoning, dieses gemeinschaftliche Selbstorganisieren von Lösungen in Unternehmen organisiert wird. Was ist aber der Punkt? Der Punkt ist, dass die sogenannte Peer-Produktion, also die direkte Kooperation der Teilnehmenden, der Peers, jetzt Dinge erzeugt, die allerdings nicht als freie Produkte, nutzbare Produkte für alle zur Verfügung stehen, sondern umgewandelt werden wieder in Waren. Also die müssen wieder verkaufbar sein. Also die Potenz, die da drin steckt, auch die Energie und die Beteiligung, Kreativität und so weiter, das ist ja alles etwas, was mit Commons kommt, die wird genutzt, um doch wieder nur Waren zu produzieren. Aber auch interessant, innerhalb von Unternehmen gibt es sowas. Sagen, das Gegenstück ist jetzt, sag mal, das reine Commons-Projekt, wo eine Community Dinge herstellt und die Produkte jetzt zur Verfügung steht. Also sozusagen auf dem großen Markt gibt es da eine kleine Ecke, wo es Dinge gibt, die man nicht kaufen muss, sondern die auch einfach so zur Verfügung stehen. Wie zum Beispiel Lastenräder, die man ausleihen kann, ohne dass man dafür bezahlen muss. Und natürlich gibt es Mischformen von Unternehmen, die mit peer-produzierenden Commons-Projekten zusammenarbeiten, wo es beides geben kann. Also wo die Unternehmen halt in ihrer Logik gucken müssen, dass sie Waren produzieren und die Communities, die Commons-Projekte gucken müssen, wie können wir dafür sorgen, dass wir nicht von der Logik der Warenproduktion aufgesaugt werden. Dass wir nicht die Logik des Marktes in unser Projekt importieren, ohne dass wir es merken. Das ist zum Beispiel eine Gefahr, wenn man sich überlegt, ich kenne das von vielen Commons-Projekten, im Commons-Institut beobachten wir das ja so ein bisschen flächendeckend, die sagen dann, oh, wir haben hier ein tolles Projekt, wir haben eine Gemeinschaft, wir produzieren das, wie finanzieren wir uns jetzt? Ach, ist das nicht eine gute Idee, unser Produkt zu verkaufen, wäre doch toll, dann finanzieren wir unser Projekt. Liegt nahe, aber ist fatal oder kann fatal sein. Warum? Weil der Markt möglicherweise ganz andere Kriterien setzt, als wir als Produzentinnen selber setzen würden. Uns zum Beispiel ist wichtig Modularität, Reparierbarkeit, ökologische Kriterien, Nutzbarkeit, Zugänglichkeit, Barrierefreiheit, bla bla bla bla. Der Markt sagt, ach, zwei könnten interessant sein für die Verkaufbarkeit, aber das muss nicht reparierbar sein und man muss auch nicht reingucken können. Sowieso besser, wenn die Leute dann zu dir kommen, dann müssen sie nachher dich beauftragen und so weiter und so fort. Also es kommen fremde Kriterien über die Marktlogik rein, die dann auf einmal das Tun des Projekts beeinflussen. Und viele Konflikte in Projekten kommen daher, dass dann der Streit ist, was ist jetzt wichtiger? Die einen sagen, ja, aber der Markt fordert das, wir müssen jetzt dem eine schöne Oberfläche verpassen beispielsweise. Und die anderen sagen, aber die schöne Oberfläche ist für die Funktion unwichtig, so ein Quatsch, da stecken wir jetzt doch keine Energie rein. Dann sage ich, doch, darüber wird die Finanzierung gesichert. Also Widersprüche innerhalb des Projekts. Und es ist gut, sich darüber klar zu sein, wo die herkommen, um dann deutlich zu entscheiden, welche Entwicklungsrichtung wollen wir auch als Projekt einschlagen. So, letzte Frage und dann bin ich auch gleich fertig. Kann eine Gesellschaft vollständig auf Commons gründen? Kann sie die Warenlogik ablösen? Selbstverständlich. Aber das ist eine gewagte Äußerung von mir. Ich sehe neutrale bis skeptische Gesichter. Das muss auch so sein, weil das ein verwegener Gedanke ist, den ich jetzt nicht ausführen kann. Vielen Dank, ich bin nämlich jetzt fertig.